Abschnitt 31 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 40. Kapitel. Glaukus, der kaum mehr wusste, ob er wachte oder träumte, war durch die Beamten der Arena in eine kleine Zelle des Amphitheaters geführt worden. Sie warfen ihm einen weiten Mantel über und drängten sich glückwünschend um ihn. Außerhalb der Zelle hörte man jetzt ein lebhaftes Geräusch, und das blinde Mädchen, durch eine freundliche Hand geführt, warf sich Glaukus zu Füßen. »Ich habe dich gerettet«, sagte sie, »jetzt will ich ruhig sterben.« »Lydia, mein gutes Mädchen, ja, du hast mir das Leben gerettet.« »Oh, lass mich deinen Atem fühlen. Ja, du lebst. Wir kamen noch nicht zu spät. Ach, jene schreckliche Kerkertür, sie war so schwer zu öffnen und Galenus glich einem Sterbenden. Aber du lebst noch, und ich habe dich gerettet.« Diese Szene wurde durch das schreckliche Naturereignis, welches wir vorhin beschrieben haben, bald unterbrochen. »Der Berg, das Erdbeben«, ertönte es von allen Seiten. Die Beamten flohen mit den übrigen und überließen Glaukus und Lydia ihrem Schicksal. Als der Athener der Gefahren sich bewusst wurde, die ihn umgaben, erinnerte sein edelmütiges Herz sich des Olynthus. Auch dieser war durch die Macht der Götter errettet worden vor dem Tiger. Sollte er einem nicht weniger schrecklichen Tode in der benachbarten Zelle ausgesetzt bleiben? Glaukus nahm Lydia bei der Hand und erreichte bald den Kerker des Christen. Er fand Olynthus betend auf den Knien. »Steh auf, mein Freund«, sagte der Athener, »rette dich und fliehe. Sieh, die Natur selbst hat dich befreit.« Er führte den erstaunten Christen an den Eingang seiner Höhle und zeigte ihm die Wolke, welche immer finsterer heranzog und aus deren Schoße Asche und Bimsstein herabströmte. »Das ist die Hand Gottes, Gott sei gelobt«, sagte Olynthus demütig. »Fliehe zu deinen Brüdern, bewerkstellige mit ihnen deine Flucht. Lebe wohl.« Olynthus antwortete nicht. Erhabene und feierliche Gedanken erfüllten sein Gemüt, und in der Begeisterung seines aufgeregten Herzens frohlockte er über die Gnade Gottes. Als er endlich hinausstürzte, erblickte er auf seinem Wege die offene Tür einer kleinen Zelle und sah darin, in dem matten Schein einer Lampe, drei nackte Leichen auf dem Boden liegen. Es war das Polarium der Arena. Und Olynthus blieb stehen, denn er hörte im Innern jemand den Namen Christi aussprechen. »Wer«, sagte der Nazarener, »ruft den Namen des Sohnes Gottes an?« Es erfolgte keine Antwort, und als Olynthus hineintrat, sah er beim Schein der Lampe einen alten Mann mit langem grauen Bart auf der Erde sitzen und das Haupt einer der Leichen in seinem Schoße halten. Die Züge des Toten waren fest und entschlossen in den letzten Schlaf übergegangen, aber auf den Lippen lag ein stolzes Lächeln. Über sein Antlitz beugte sich ein anderer in unaussprechlicher Traurigkeit und Verzweiflung. Die Tränen des alten Mannes strömten heiß seine Wangen hinab, aber er fühlte sie nicht, und wenn er seine Lippen bewegte und mechanisch das Gebet seiner beseligenden und hoffnungsreichen Glaubens aussprach, so schien es bloß ein unwillkürlicher Ausbruch der Lethargie seines Geistes zu sein. Sein Sohn war tot, und er war gestorben für ihn, und das Herz des alten Mannes war gebrochen. »Medon«, sagte Olynthus mitleidig, »stehe auf und fliehe. Der Allmächtige verkündet sich in den Schrecknissen der Elemente. Das neue Gomorra geht unter. Fliehe, bevor das Feuer dich verzehrt.« »Er war immer so lebenskräftig. Er kann nicht tot sein. Komm her, lege deine Hand auf sein Herz. Es schlägt gewiss noch.« »Bruder, sein Geist ist entflohen. Wir wollen seiner gedenken in unseren Gebeten. Du kannst den Totenstaub nicht wieder in das Leben zurückrufen. Komm, komm. Vergib, wenn ich dich fortziehe.« »Was? Wer will den Vater trennen von seinem Sohn?« Und Medon schloss den toten Körper fest in seine Arme und bedeckte ihn mit Küssen. »Geh«, sagte er, indem er sein Haupt einen Augenblick erhob, »geh, wir müssen allein sein.« »Ach«, sagte der mitleidige Nazarener, »der Tod hat euch bereits getrennt.« Der alte Mann lächelte ruhig. »Nein, nein, nein«, murmelte er, indem seine Stimme mit jedem Wort schwächer wurde. »Der Tod ist freundlicher gewesen.« Er ließ seinen Kopf auf die Brust seines Sohnes sinken. Seine Arme fielen erschlafft hinab. Olintus fasste ihn bei der Hand. Der Puls hatte aufgehört zu schlagen. Die letzten Worte des Vaters waren erfüllt worden. Der Tod war freundlicher gewesen. Glaukus und Lydia eilten inzwischen schnell durch die gefährlichen Straßen. Der Athener hatte von seiner Retterin erfahren, dass Jumne noch in dem Hause des Abakes sei. Dorthin eilte er, um sie zu befreien. Die wenigen Sklaven, welche der Ägypter in seiner Wohnung zurückgelassen hatte, als er mit jenem langen Zuge sich nach dem Amphitheater begab, waren nicht imstande gewesen, den bewaffneten Begleitern des Sallust Widerstand zu leisten. Und als später der Ausbruch des Vulkans erfolgte, hatten sie sich erschrocken in die innersten Gemächer des Gebäudes zurückgezogen. Glaukus, der Lydia vor der Tür zurückließ, ging durch die verlassene Halle, ohne jemand anzutreffen, der ihm hätte sagen können, in welchem Zimmer Ione sich befand. Auch wurde es plötzlich so finster, dass er sich nur mit Mühe zurechtfinden konnte. Die mit Blumen umwundenen Säulen schienen zu zittern und zu wanken, und der Aschenregen fiel prasselnd in das unbedeckte Peristyl. Atemlos tappte er umher, laut den Namen Ione rufend, bis er endlich in einem Gang eine Stimme hörte. Es war ihre Stimme. Schnell hatte er jetzt das Zimmer erreicht, in dem sie sich befand, und die Tür gesprengt. Er nahm sie in seine Arme und trug sie hinaus. Kaum aber hatte er Lydia erreicht, da hörte er Schritte und erkannte die Stimme des Arbakes, der zurückgekehrt war, um seine Reichtümer und Ione zu retten und dann aus der unglücklichen Stadt zu entfliehen. Aber die glühende Luft war schon so dicht geworden, dass die beiden Feinde, obgleich sie einander so nahe waren, sich nicht sahen. Er eilte mit Ione und Lydia weiter, obgleich er jetzt kaum noch wusste, wohin. Sie konnten jetzt nicht einen Schritt weit mehr vor sich sehen. Sie waren umgeben von Zweifel und Schrecken. Und Glaukus schien der Tod, dem er entgangen war, bloß eine andere Gestalt angenommen und seine Opfer vermehrt zu haben. Inzwischen hatte die schreckliche Katastrophe, die plötzlich über die Stadt hereingebrochen war, auch den Kalenus von der ihm durch den Prätor zugeteilten Wache befreit. Der Priester eilte sogleich mit schwankenden Schritten nach dem Tempel seiner Göttin. Als er noch umhertappte, ehe es vollkommen finster war, fühlte er sich plötzlich beim Gewande ergriffen, und eine Stimme flüsterte ihm ins Ohr: »Psst, Kalenus, es ist eine fürchterliche Stunde.« »Ja, bei dem Haupt meines Vaters, wer bist du?« »Ei, du kennst dein Burbo nicht mehr.« »Weißt du, jetzt können wir unser Glück machen.« »Ha, höre, der Tempel ist mit Gold und Kostbarkeiten gefüllt. Wir wollen mit diesen Schätzen beladen, nach der Küste eilen und uns einschiffen. Niemand wird jemals Rechenschaft fordern über das, was heute geschah.« »Burbo, du hast recht. Komm, folge mir den Tempel. Wen kümmert es jetzt? Und wer bemerkt es, ob du ein Priester bist oder nicht? Komm, und wir wollen teilen.« In dem Vorhofe des Tempels waren mehrere Priester um die Altäre versammelt, weinend, betend und wehklagend. Waren sie auch Betrüger im Glück gewesen, so trat in der Gefahr der Aberglaube wieder in seine alten Rechte ein. Kalenus ging still an ihnen vorbei, nach der Kammer an der Südseite des Vorhofes. Burbo folgte. Der Priester zündete ein Licht an. Auf dem Tische standen Speisen und Wein, die Überreste eines Opfermahls. »Ein Mann, der 48 Stunden gehungert hat«, murmelte Kalenus, »fühlt selbst in solcher Zeit sich zum Essen aufgelegt.« Gierig stützte er sich auf die Speisen. Plötzlich aber hielt er erschrocken inne. »O Jupiter, was ist das für ein Geräusch? Es hört sich an wie das Zischen von siedendem Wasser.« »Was?« strömt aus der Wolke Wasser und Feuer zugleich. »Burbo, wie still ist jetzt alles! Sieh zu, was es war!« Der furchtbare Berg warf jetzt auch kochendes Wasser aus. Mit der heißen Asche vermischt wurden die Wassersäulen wie rauchender Schmutz von Zeit zu Zeit in die Straßen geschleudert, und gerade auf den Punkt, wo die Priester der Isis sich um ihre Altäre versammelt hatten, war jetzt ein gewaltiger Strahl, vermischt mit Schlacken und großen Steinen, herabgestürzt. Er hatte die knienden Priester begraben. »Sie sind tot«, sagte Burbo, den jetzt zum ersten Mal der Schrecken überwältigte und der schnell in die Kammer zurücktrat. »Ich glaubte nicht, dass die Gefahr so nah und so schrecklich sei.« Die beiden Elenden starrten sich an, man hätte ihre Herzen schlagen hören können. Kalenus, der nicht so mutig, aber habgieriger als sein Genosse war, erholte sich zuerst. »Wir müssen an unser Geschäft und dann fort«, sagte er mit leisem Flüstern, indem er über seine eigene Stimme erschrak. Er trat an die Schwelle und blieb einen Augenblick stehen. ging über den heißen Boden und über seine toten Gefährten nach der heiligen Kapelle und rief Bobo zu, ihm zu folgen, aber der Gladiator zögerte und blieb zurück. »Desto besser«, dachte Galenus, »umso größer wird meine Beute sein.« Schnell packte er die tragbarsten Schätze des Tempels auf und eilte fort, an seinen Genossen nicht mehr denkend. Ein plötzlich vom Berge zuckender Blitz zeigte Bobo, der bewegungslos an der Schwelle stand, den fliehenden und beladenen Priester. Er fasste Mut, er trat vor, um ihm zu folgen, als ein schrecklicher Aschenregen gerade vor seinen Füßen niederfiel. Der Gladiator wankte nochmals zurück. Finsternis umgab ihn, aber die glühende Asche fiel immer schneller und schneller, immer höher bedeckte sie den Boden und es drangen erstickende Dämpfe aus ihr hervor. Dem Unglücklichen verging der Atem. In seiner Verzweiflung suchte er wieder zu fliehen, aber die Aschehaufen hatten bereits den Ausgang versperrt. Er schrie laut auf, als seine Füße die Glut fühlten. Wie konnte er jetzt noch entkommen? Er setzte sich hin, bis ihn die giftige Luft zu ersticken drohte. Mit der letzten Kraft seiner Verzweiflung ergriff er ein am Boden liegendes Beil und versuchte, sich einen Ausgang durch die Wand zu hauen. Inzwischen waren die Straßen leer geworden, jeder hatte sich ein Obdach gesucht. Die Asche fing an, die niedrigeren Teile der Stadt auszufüllen, aber hier und da sah man noch Flüchtlinge ermattet durch den heißen Schlamm warten, aber die Fackeln, die sie trugen, erloschen oft durch das herabströmende heiße Wasser oder durch plötzliche Windstöße. In der Straße, die nach dem herkulanischen Tore führte, suchte jetzt Clodius verirrt und zweifelnd seinen Weg. »Wenn ich bis vor das Tor gelangen kann«, dachte er, »so werde ich gewiss Vorwerk finden, und Herkulanum ist nicht weit. Ich habe, dank dem Merkur, wenig zu verlieren, und das Wenige trage ich bei mir.« »Holla! Hilfe! Helft mir!« rief eine stöhnende Stimme. »Ich bin gefallen! Meine Fackel ist ausgegangen, meine Sklaven haben mich verlassen! Ich bin Diomedes, der reiche Diomedes! Ich zahle dem, der mich rettet, 10.000 Sesterzen!« In demselben Augenblicke fühlte Clodius sich am Fuße festgehalten. »Das dich die Pest! Lass mich gehen, Narr«, sagte der Spieler. »Ist das Clodius? Ich kenne die Stimme. Wohin fliehst du?« »Nach Herkulanum.« »Gesegnet seien die Götter, dann ist unser Weg wenigstens bis zum Tor derselbe. Weshalb willst du nicht in meiner Villa Schutz suchen? Du kennst die lange Reihe unterirdischer gewölbter Keller, dort sind wir sicher vor der Verwüstung.« »Du hast recht«, sagte Clodius nachdenkend. »Und wenn wir uns mit Nahrung versorgen, so können wir dort selbst einige Tage verweilen, wenn dieser schreckliche Sturm so lange anhalten sollte.« Die Luft war jetzt einige Minuten still und sie eilten gemeinsam weiter, bis sie schließlich glücklich an das Haus des Diomedes gelangten. Sie lachten laut, als sie die Schwelle überschritten hatten, denn sie glaubten, die Gefahr sei jetzt vorüber. Diomedes befahl seinen Sklaven, in die unterirdischen Gewölbe eine Menge Nahrungsmittel und Öl für die Lampen zu schaffen, und dort suchten Julia, Clodius, der größere Teil der Sklaven und einige erschrockene Bekannte und Klienten aus der Nachbarschaft Obdach und Schutz. 41. Kapitel. Die Wolke, die schon so lange die Sonne verdunkelt hatte, war jetzt zu einer ungeheuren und undurchdringlichen Masse angewachsen und hatte alles in die schwärzeste Finsternis eingehüllt. Aber mit dieser Finsternis nahmen auch die Blitze um den Vesuv an blendendem Glanze zu. Ihre schreckliche Schönheit beschränkte sich jedoch nicht bloß auf die gewöhnlichen Erscheinungen des Feuers. Kein Regenbogen konnte jemals ihrem mannigfaltigen und reichen Farbenspiel gleichkommen. Bald sah man ein dunkles Blau, wie das schönste Azur des südlichen Himmels, bald ein lebendiges Grün, welches wie Schuppen einer ungeheuren Schlange sich hin und her bewegte, und dann wieder ein grelles Rot, das aus den Rauchsäulen emporbrach und die ganze Stadt hell erleuchtete und plötzlich, wie der Geist seines eigenen Lebens, in einem krankhaften, bleichen Schimmer dahinstarb. In den Pausen zwischen den Aschen- und Regengüssen hörte man ein unterirdisches Getöse in der Erde und die wildbrausenden Wogen des aufgeregten Meeres. An einigen Stellen lag die Asche schon knietief und die heißen Wasserstrahlen drangen in die Häuser, einen erstickenden, schwefligen Dampf verbreitend. An mehreren Punkten hatten ungeheure Felsstücke, welche auf die Dächer gefallen waren, die Straßen mit Schutt und Ruinen erfüllt, wodurch mit jeder Stunde der Weg mehr versperrt wurde. Auch fühlte man immer mehr die Bewegung der Erde, der Fuß wankte und glitt aus, und selbst auf dem ebensten Boden konnte keine Sänfte oder kein Wagen im Gleichgewicht erhalten werden. Trotzdem wurde die Finsternis stellenweise hell erleuchtet durch ein in Brand geratenes Haus. Auch hatten die Bürger auf öffentlichen Plätzen und in den Säulengängen der Tempelbrände Fackeln angebracht, die aber zum großen Teil durch die Windstöße wieder erloschen. Oft begegneten sich Gesellschaften von Flüchtlingen bei dem Licht dieser Fackeln, von denen einige nach der See zu eilten, andere wieder von dort nach dem Lande zurückkehrten. Denn das Meer war plötzlich aus seinen Ufern zurückgetreten und auf die brausenden Wogen fielen Felsenstücke, Steine und der Aschenauswurf des Vulkans, ohne dass man dort den Schutz fand, den die Straßen und Dächer auf dem Lande noch teilweise gewährten. Die Menschen begegneten sich mit verstörten und totenähnlichen Gesichtern durch einen panischen Schreck geängstigt und nahmen sich nicht Zeit, miteinander zu sprechen. Alles lief blind durcheinander. Der verwickelte Mechanismus des menschlichen Lebens war gänzlich zerstört und man erkannte kein anderes Gesetz mehr an als das der Selbsterhaltung. Durch diese Szene des Schreckens verfolgte der Athener mit Ione und dem blinden Mädchen seinen Weg. Plötzlich kamen Hunderte von Menschen, die nach der See zu eilten, bei ihnen vorüber. Nydia wurde von der Seite des Glaukus gerissen, der mit Ione schnell in dem Strom der Menge mit fortgetrieben, und erst als diese Menschen vorbei waren, vermissten sie immer noch Nydia. Glaukus rief laut ihren Namen. Es erfolgte keine Antwort. Sie gingen zurück, vergebens. Sie fanden sie nicht. Sie hatten ihre Freundin, ihre Beschützerin, verloren. Und bis jetzt war Nydia auch ihre Führerin gewesen. Ihre Blindheit war ihr in der Dunkelheit am günstigsten. Gewohnt, in ewiger Finsternis in den Straßen der Stadt sich zurechtzufinden, hatte sie Glaukus und Ione sicher nach dem Ufer des Meeres geführt, wo sie beschlossen hatten, wenn es möglich wäre, sich einzuschiffen. Wohin sollten sie sich jetzt wenden? Sie befanden sich wie in einem Labyrinth, aus dem sie keinen Ausweg wussten. Aber sie setzten doch, erschöpft und halb verzweifelt, ihre Wanderung fort, während die zerbröckelnden Steine vor ihren Füßen niederprasselten und die Funken umhersprühten. »Ach«, flüsterte Ione, »ich kann nicht mehr. Meine Füße erlahmen unter der heißen Asche. Fliehe, Geliebter, fliehe und überlasse mich meinem Schicksal. Beruhige dich, meine Geliebte, meine Braut. Der Tod ist mir süßer als das Leben ohne dich.« »Aber wohin, oh wohin können wir uns wenden durch die Finsternis?« »O gesegneter Blitz, sieh, Ione, sieh, wir sind vor dem Säulengang des Tempels der Fortuna. Wir wollen eintreten, hier sind wir sicherer vor dem Aschenregen.« Er trug seine Geliebte in den Tempel und brachte sie in den entfernteren und gesicherteren Teil des Portikus. Er stellte sich vor sie, damit er mit seinem eigenen Körper sie schützte vor dem hereindringenden Aschenregen. »Wer ist da?« rief die zitternde und tiefe Stimme eines Mannes, der hier schon vor ihnen eine Zuflucht gefunden hatte. Ione wendete sich nach der Richtung, aus der die Stimme kam, und schmiegte sich mit leisem Schrei wieder an Glaukus. Durch die Finsternis funkelten zwei feurige Augen. Der Blitz erhellte einen Augenblick das Innere des Tempels, und Glaukus sah mit einem Schauer des Entsetzens den Löwen, welchem er vorgeworfen werden sollte, ruhig zwischen den Pfeilern liegen und dicht dabei. Dieser gefährlichen Nachbarschaft unbewusst saß der riesenhafte Mann, der sie vorhin angeredet hatte. Es war der Gladiator Niger. Durch diesen Blitz hatten das wilde Tier und der Mensch sich gegenseitig erblickt, aber der Instinkt beider hatte seine Kraft verloren. Ja, der Löwe kroch sogar näher zu dem Gladiator, als suche er Gesellschaft. Und dieser entfernte sich nicht und zitterte nicht. Indem sie dieses furchtbaren Schutzes genossen, kam eine Gesellschaft aus Männern und Frauen bestehend, die ihren Weg mit Fackeln beleuchteten, bei dem Tempel vorbei. Sie gehörten zur Sekte der Nazarener, und eine erhabene und überirdische Begeisterung hatte ihre Furcht und ihren Schrecken besiegt. Sie waren schon lange nach der Ansicht der ersten Christen der Überzeugung gewesen, dass das jüngste Gericht bald bevorstehe. Sie glaubten nun, dass der letzte Tag gekommen sei. »Wehe, wehe«, schrien mit durchdringender, ergreifender Stimme die Ältesten, die an der Spitze gingen. »Seht, der Herr steigt hernieder zum Gericht. Er lässt Feuer vom Himmel regnen vor den Augen der Menschen. Wehe, wehe, ihr Starken und Mächtigen, wehe euch, die ihr das Blut der Heiligen vergießet und frohlockt über die Todesqualen der Söhne Gottes. Wehe, wehe!« Die Nazarener zogen langsam vorbei, ihre Fackeln zitterten im Winde, ihre Stimmen erhoben sich zu feierlicher Warnung und Drohung, bis sie sich in den Windungen der Straße verloren und die Finsternis und Stille des Todes wieder eintrat. Die Aschen- und Wolkengüsse hatten jetzt etwas nachgelassen, und Glaukus ermutigte Ione, wieder weiterzugehen. Leise sich fortschleichend, wie Menschen, die einem Gefängnis entfliehen wollen, setzten sie nun ihren unsicheren Weg fort. Jedes Mal, wenn vulkanische Blitze die Straße erleuchteten, konnten sie unterscheiden, wo sie sich befanden, aber es war kein ermutigender Anblick, der sich ihnen dann darbot. Überall lagen Felsenstücke, sterbende und tote Menschen, man hörte Angst- und Schmerzgeschrei, und wenn die Winde heulend durch die Straßen jagten, führten sie scharfen, glühenden Staub und erstickende Dämpfe mit, so daß der Atem und das Bewusstsein für den Augenblick schwanden. »O Glaukus, mein Geliebter, umarme mich noch einmal und lass mich sterben in dieser Umarmung. Ich kann nicht weiter. O, ermutige dich, süße Ione. Mit deinem Leben entflieht das meine. Aber sieh, Fackeln kommen auf uns zu. Es sind gewiss Flüchtlinge, die nach der See wollen. Wir können uns ihnen anschließen.« Das wilde Toben in der Luft legte sich einen Augenblick. Der Berg schien auszuruhen, vielleicht um für einen weiteren Ausbruch neue Wut zu sammeln. Die Fackelträger bewegten sich schnell vorwärts. »Wir nähern uns der See«, sagte mit ruhiger Stimme ein stattlicher Mann, der an ihrer Spitze ging. »Ich gewähre Freiheit und Reichtum jedem Sklaven, der diesen Tag überlebt. Mut, ich versichere euch, die Götter selbst haben mir Rettung zugesagt. Vorwärts!« Der rötliche Schein der Fackeln beleuchtete Glaukus, der die zitternde Ione in seine Arme schloss. Mehrere Sklaven trugen schwere Kisten und Koffer, und vor ihnen schritt ein gezogenes Schwert in der Hand, Arbakes einher. »Bei den Göttern«, sagte der Ägypter, »das Geschick begünstigt mich selbst in dieser finsteren Stunde und verkündet mir mitten unter der Vernichtung und dem Tode Glück und Liebe. Fort, Grieche, ich fordere mein Mündel, Ione!« »Verräter und Mörder«, schrie Glaukus, indem er wild seinen Feind anstarrte. »Die Nemesis hat dich meiner Rache übergeben als ein würdiges Opfer für die Schatten des Hades, welche jetzt auf der Erde zu wandeln scheinen. Wage es, dich zu nähern. Berühre nur die Hand der Ione, und deine Waffe wird sein wie ein leichtes Schilfrohr. Ich reiße dir die Glieder vom Leibe.« Während er noch sprach, wurde der Platz durch eine rötliche, helle Glut erleuchtet. Der Berg erschien glänzend und gigantisch durch die Finsternis, welche ihn wie eine Mauer der Hölle umschloss, wie ein riesenhafter, brennender Scheiterhaufen. Nur der untere Teil des Berges war noch in Finsternis gehüllt, außer an drei Stellen, an denen in Schlangenwindungen Ströme geschmolzener Lava herunterflossen. Sie schienen ihren feurigen Weg durch die finstere Umgebung nach der Stadt zu nehmen. Und durch die beruhigte Luft hörte man, wie die gewaltigen Felsenstücke aneinander stießen, als sie, sich übereinander drängend, die steilen Katarakte hinunterschossen. Die Sklaven schrien laut auf, und der Ägypter selbst stand wie festgebannt, und das blendende Licht beschien seine gebieterischen Züge und das mit Juwelen besetzte Gewand. Hinter ihm erhob sich eine Säule, welche die bronzene Statue des Augustus trug, und das kaiserliche Standbild erglänzte wie im Feuer. Glaukus stand trotzig dem Ägypter gegenüber. Mit dem linken Arm hielt er Ione umfasst, in der rechten Hand erhob er drohend den Stylus, der in der Arena seine Waffe sein sollte und den er glücklicherweise noch bei sich trug. Und alle Wut menschlicher Leidenschaften schien wie durch einen Zauber auf seinen Zügen gefesselt und gebannt zu sein. Abakes wandte seine Blicke jetzt von dem Berge auf Glaukus. »Weshalb«, murmelte er bei sich selbst, »soll ich noch zaudern? Sagten mir nicht die Sterne die einzige dringende Gefahr voraus, welche mir bevorsteht, und ist diese nicht vorüber? Tretet vor, Sklaven, widerstehst du mir, Athena, so komme dein Bild auf dein eigenes Haupt, und so gewinne ich denn Ione wieder.« Er trat einen Schritt vor. Es war sein letzter auf dieser Erde. Der Boden erbebte unter ihm mit einer gewaltigen Erschütterung. Gleichzeitig hörte man in der ganzen Stadt ein furchtbares Geprassel, da überall Häuser und Pfeiler zusammenstürzten. Plötzlich wankte auch die hohe Säule hinter Abakes und fiel mit einem fürchterlichen Geräusch auf das feste Pflaster. Die Weissagung der Sterne war erfüllt. Der Fall und das Geräusch raubten dem Athener einige Augenblicke das Bewusstsein. Als er sich wieder erholte, war die Szene noch erleuchtet. Die Erde wankte und zitterte noch. Ione lag ohnmächtig auf der Erde, aber er sah sie noch nicht. Seine Augen starrten auf ein schreckliches Antlitz, das ohne Rumpf und Glieder aus den Fragmenten der zerschmetterten Säule hervorzutauchen schien. Ein Antlitz, in dem sich unaussprechlich Verzweiflung und Todesqual aussprach. Die Augen öffneten und schlossen sich schnell, als sei das Bewusstsein noch nicht entflohen, die Lippen zuckten und zitterten. Plötzlich deckte Ruhe und Finsternis diese Züge, die jedoch einen Ausdruck des Schreckens behielten, den Glaukus nie vergessen sollte. Dieses Ende nahm der weise Magier, der große Abakes, der Hermes mit dem flammenden Gürtel, der letzte Sprössling des königlichen Stammes von Ägypten. Glaukus aber nahm Ione wieder in seine Arme und floh durch Finsternis und Blitzesfunkeln weiter. Ende von Abschnitt 31. Gelesen von crowwings.com.